Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute frohe Weihnachten. Frau Krattiger mochte am Telefon nicht damit herausrücken, weshalb sie mich engagieren wollte. Da es vor den Feiertagen kaum andere Aufträge gab, entschied ich mich trotzdem, es auf ein Treffen ankommen zu lassen. Wir verabredeten uns auf einer Kunsteisbahn. Früher bin ich viel Schlittschuh gelaufen. Mit 16 war ich sogar ganz nah in einem Aufgebot für die Schweiz. Es hat dann aber doch nicht gereicht. Später wurde ich Trainerin, aber dann kamen die Rückenprobleme und seit 4 Jahren kann ich Eiskunst laufen. Nur noch passiv genießen. So. Können Sie Schlittschuh laufen? Ich hatte nie einen Grund, es zu lernen. Wenn es draußen eisig wurde, habe ich einfach die Tür hinter mir zugemacht. Sehen Sie die beiden Gebäude da drüben? Ja, ich sehe und höre noch ganz gut. Ich wohne im Haus links. Das sind die Eigentumswohnungen. Rechts sind die Mietwohnungen. Da sind wir einmal die Linken und die Rechten verkehrt herum angesiedelt. Nun, links ist die Aussicht schöner. Es sind tolle Wohnungen. Ich suche keine Wohnung. Die Eigentümer links erhalten seit einigen Tagen kleine Weihnachtsgeschenke. Das ist ja rührend. Eine vorgedruckte Karte, auf der steht frohe Weihnachten und dazu ein zweifelhaftes Geschenk. Hundekot. Ein Stück verschimmelte Pizza oder verfaulte Früchte. Jeder hat so ein Geschenk erhalten? Einige auch 2 oder 3. Es nervt langsam. Langsam beginne ich zu verstehen, weshalb Sie mich engagieren möchten. Im Auftrag der Eigentümerversammlung. Ich soll den oder die Absender überführen? Die Geschenke werden direkt in die Briefkästen gesteckt. Wir haben uns überlegt, eine Überwachungskamera aufzustellen, aber das gefällt einigen Eigentümern überhaupt nicht. Ich soll für Sie die Überwachungskamera spielen? Bei diesen Temperaturen? Sie können diskret einige Leute befragen. Heißt das, dass Sie einen konkreten Verdacht haben? Es muss jemand sein, der etwas gegen uns hat. Wir vermuten, dass es sich um einen ehemaligen Mieter aus dem Haus rechts handelt. Genau genommen kommen nur 2 in Frage. Gab es Streit mit diesen Leuten? Einer Frau wurde gekündigt, weil sie einen Hund anschaffte, obwohl das nicht erlaubt war. Sie haben die Frau verpetzt? Einer der Eigentümer hat mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen. Und der 2. Verdachtsfall? Ein Mann, der dem Alkohol verfallen ist. Er störte die Nachtruhe und war auch tagsüber aggressiv und laut. Wurde die Frau oder wurde der Mann unlängst in der Nähe gesehen? Nein. Wir vermuten, dass es so etwas wie einen Kurier gibt, der die Geschenke verteilt. Ich habe Ihnen am Telefon meinen Tagesansatz verraten. Ich denke, dass Sie den Fall in 1-2 Tagen aufklären können. Wir werden auf eine Strafanzeige verzichten, wenn diese Person sich schriftlich verpflichtet, mit dem Unsinn aufzuhören. Sie reichte mir diskret einen Umschlag, in dem neben meinem Honorar die Angaben zu den beiden verdächtigen Personen steckten. Daraus ging hervor, dass die Frau mit dem Hund bei einer Firma in unmittelbarer Nähe arbeitete. Ich machte mich auf den Weg. Frau Banz empfing mich mit skeptischem Blick in einem Büro, das den Charme eines Wartesaals einer Zahnarztpraxis ausstrahlte. Was will ein Privatdetektiv von mir? Was könnte er von Ihnen wollen? Ja, ich weiß es nicht. Wie geht es Ihrem Hund? Danke, gut. Aber was will ein Privatdetektiv von meinem Hund? Nichts. Ich versuche nur ein wenig Smalltalk zu machen. Oh Gott, für so etwas habe ich keine Zeit. Ist etwas mit meinem Vater? Befürchten Sie, dass es um Ihren Vater geht? Der ist vorbestraft. Der hat Leute übers Ohr gehauen. Das ist zwar schon eine Weile her, aber ja, er könnte rückfällig geworden sein. Es geht nicht um Ihren Vater. Sehr gut. Es geht um Sie. Das ist weniger gut. Es geht um Ihren früheren Wohnort. Ach ja. Sie haben trotz Verbot einen Hund angeschafft. Ich wollte die Verwaltung bitten, eine Ausnahme zu machen. Aber da hatten einige Idioten in der Nachbarschaft bereits Alarm gemacht. Sie sind auf Ihre ehemaligen Nachbarn nicht gut zu sprechen. Ach, die sind mir sowas von egal. Eigentlich müsste ich Ihnen sogar dankbar sein. So sehr, dass Sie Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es hatte sein Gutes. Ich wohne jetzt in einer viel schöneren Wohnung, die nur unwesentlich teurer ist. Und Mein Hund ist willkommen. Wann waren Sie zuletzt an Ihrem ehemaligen Wohnort? Ich meide diese Gegend, auch wenn es ganz in der Nähe ist. Diese Leute können mich mal. Da scheint ja eine Menge Wut vorhanden zu sein. Ach was? Haben die Sie engagiert, um mir hinterher zu schnüffeln? Es sind einige Dinge vorgefallen. Was für Dinge? Unschöne Dinge. Damit habe ich nichts zu tun. Aber das geschieht den Leuten ganz recht. Es gibt Videoaufnahmen. Ja, wie gesagt, ich war seit meinem Umzug nicht mehr da. Können Sie mir das schriftlich bestätigen? Genügt Ihnen eine E-Mail oder muss ich eidesstattlich aussagen? Sie schien sich ihrer Sache sicher zu sein. Unterwegs zum zweiten Verdächtigen kaufte ich in einem Geschäft eine Flasche Pflaumenschnaps. Der Mann wohnte in einem tristen Apartmenthaus, deren Klingeln alle nur nummeriert waren. Ich fasse es nicht, Maloney! Wohnen Sie etwa hier? Das scheint eher eine Absteige für Sie zu sein. Das ist keine Absteige. Die Apartments sind möbliert und sehen online nicht schlecht aus. Und gerade günstig sind sie auch nicht. Kann man online auch nachlesen, wer hier alles wohnt? Eine freundliche Deutsche aus der Verwaltung hat mir anvertraut, dass die meisten Mieter aus Indien stammen und temporär in der Schweiz im IT-Bereich arbeiten. Dann bin ich hier falsch. Ich suche einen Schweizer, der nicht im IT-Bereich arbeitet. Patrick Nussbaumer. Sie kennen den Mann. Ich suche nach ihm. Was denn? Sie haben einen Auftrag. Ich habe immer Aufträge, Maloney. Ich bin gefragt wie noch nie. Das bezweifle ich. Nussbaumer ist seit gut einer Woche wie vom Erdboden verschluckt. Er ist Alkoholiker. Vielleicht liegt er in einem Spital oder unter einer Brücke. Er ist kein typischer Alkoholiker. Er hat durchaus einen geregelten Tagesablauf und jobbt als Küchenhilfe. Und er hat einmal wöchentlich mit seiner Ex-Frau telefoniert. Seine Ex-Frau ist ihre Auftraggeberin. Das habe ich nicht gesagt. Aha. Zudem ist sie eigentlich noch immer seine Frau. Die beiden haben sich nicht scheiden lassen, leben aber getrennt. Zu wem hat er sonst noch regelmäßig Kontakt? Sie suchen auch nach Nussbaumer. Geben Sie es zu. Ich möchte lediglich mit ihm reden. Worüber? Das ist Privatsache. Ist es nicht. Für wen arbeiten Sie, Maloney? Das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Weshalb diese Schärfe, Maloney? Wir haben schon mehrmals erfolgreich zusammengearbeitet. Haben wir nicht. Ich habe einige Mal Ihre Fälle gelöst. Und umgekehrt. Das ist mir entgangen. Ihnen entgeht einiges, wenn Sie sich nicht mit mir zusammentun. Mir entgehen vor allem eine Menge Ärger und jede Menge Spesen in Restaurants. Das ist ein gutes Stichwort, Maloney. Da drüben hat es einen Spanier, der auf TripAdvisor hochgelobt wird. Das kommt mir spanisch vor. Sie sind einfach nicht digital, Maloney. Ich bin die Zukunft. Sie sollten sich mir anschließen. Kommen Sie mit. Wir gehen zum Spanier. Ich hatte keine Lust, ihm ein weiteres Mittagessen zu finanzieren und fuhr stattdessen zurück in mein Büro. Unterwegs kaufte ich mir ein Sandwich. Es schmeckte ausgezeichnet. Meine Klientin konnte nicht von den Bielmann-Pirouetten lassen und bestellte mich am nächsten Morgen erneut auf die Eisbahn. Sie war alles andere als begeistert, als ich ihr von meinen Erlebnissen berichtete. Das ist ganz schlecht. Ich habe 200 Franken auf Frau Banz gewettet. Die Eigentümerversammlung hat darauf gewettet, wer die unappetitlichen Weihnachtswünsche vorbeibringt. Es ist nur eine Wette zwischen mir und Roland Bagger. Er hat auf Nussbaumer gewettet. Noch ist nichts entschieden. Frau Banz könnte lügen und Nussbaumer unschuldig sein. Weshalb ist er dann unauffindbar? Keine Ahnung. Sie wissen aber schon, dass Sie für uns arbeiten. Ich denke Tag und Nacht daran. Immerhin lag heute nichts in den Briefkästen. Vielleicht hat sich der Fall erledigt. Ich wirke manchmal ganz schön einschüchtern. Na, das kann schon sein. Aber was ist mit der Wette? Wir benötigen Gewissheit. Ich werde weiter ermitteln. Sehr gut. Finden Sie Nussbaumer und bleiben Sie an Frau Banz dran. Dieser Frau traue ich alles zu. Ich nickte und ging. Frau Kratiger wusste nicht, dass ich ganz in der Nähe der Eisbahn mit Frau Nussbaumer verabredet war. Die noch Ehefrau des verschwundenen Alkoholikers machte sich ernsthafte Sorgen. An allem ist dieser Tinnitus schuld. Hat sich ein böser Ton in ihr Ohr geschlichen? Nein, aber Patrick leidet daran. Ah. Er war an einem Fußballspiel, als direkt neben ihm eine Petarde gezündet wurde. Hörtrauma und danach Tinnitus. Nichts half. Bis auf den Alkohol. Einige Betroffene sagen, dass es alles schlimmer macht. Aber es gibt auch die anderen. Und zu denen gehörte Patrick. Tja. Der Alkohol half ihm. Eine Weile lang ging es gut, aber dann begann er schon am Morgen zu trinken, bis ich genug hatte. Ihr Mann hatte Ärger mit seinen Nachbarn. Er hat mir davon erzählt. Aber die Wohnung, die er da hatte, war sowieso viel zu teuer. Das Apartment, in dem er jetzt lebt, ist zwar auch nicht billig, aber er bezahlt 600 Franken weniger. Damit kann er die Krankenkasse bezahlen. Das ist wichtig, denn er hat eine Therapie begonnen. Gegen den Tinnitus oder gegen den Alkohol? Beides. Aber zuerst muss er mit dem Trinken aufhören. Sie scheinen ihn immer noch zu mögen. Wir sind seit 6 Jahren verheiratet und wir hatten es immer gut. Bis zu diesem Knall. Ja. Ihr Handy blinkt ständig. Ich habe es stumm geschaltet. Das ist Rico. Ihr Freund? Er ist älter als Patrick. Ich brauchte einfach jemanden, dem ich vertrauen konnte und der mir Kraft gab. Und was wird aus Rico, wenn Patrick vom Alkohol wegkommt? Ich weiß es nicht. Es ist alles in der Schwebe. Wo könnte Patrick stecken? Ich weiß es nicht. Vielleicht in einer Entzugsklinik. Vielleicht ist er aber auch ganz abgestürzt und bei den Alkis auf der Straße gelandet. Oder hat eine andere Frau kennengelernt. Eine, mit der er trinken kann? Sowas kann vorkommen. Wenn Sie ihn finden, dann sagen Sie ihm, dass ich immer für ihn da bin. Ich weiß nicht, ob das dem blinkenden Handy gefällt. Rico wird das verstehen. Unsere Beziehung ist nicht tief. Es ist mehr, wie soll ich sagen, zweckmäßig. Offenbar schlug ihr Herz noch immer für den Noch-Ehemann. Für mich ein Grund, noch etwas intensiver nach ihm zu suchen. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als mich noch einmal mit meinem Kollegen abzugeben. Es kostete mich ein spanisches Essen. Das war ausgezeichnet, Maloney. Vor allem der Tintenfisch. Ein Genuss. Soweit ich mich erinnere, waren Sie bis anhin nur Experte für Pizza-Essen. Man muss sich öffnen. Für alles, Maloney. Ich habe einige Sendungen gesehen. Das kommt mir bekannt vor. Auch die Thai-Küche. Und die Inder sollen toll schmecken. Ich will das alles ausprobieren. Tun Sie das. Aber bitte nicht auf meine Kosten. Sie wollten etwas von mir schon vergessen? Ich habe mit Ihrer Klientin gesprochen. Tatsächlich? Frau Nussbaumer steht noch immer auf ihren Gatten. Frau Nussbaumer ist nicht meine Klientin. Gibt es noch eine Frau, die Patrick Nussbaumer zurückhaben möchte? Meine Klientin möchte nur ihr Geld zurückhaben. Wie viel? 10.000. Sie hat es Nussbaumer geliehen. Aus Liebe oder wegen der Zinsen? Nur wegen der Zinsen. Nussbaumer hat noch keinen Rappen zurückgezahlt. Und jetzt ist er untergetaucht. Wenn er das Geld verprasst hat, soll er dafür wenigstens vor Gericht, sagt meine Klientin. Und meine sagt, dass er Weihnachtsgrüße verschickt. Ist das seit neuestem strafbar? Ich erhielt eine Textmitteilung auf mein Handy. Sie kam von meiner Klientin. Diesmal war es so dringend, dass sie auf einen Ausflug auf die Kunsteisbahn verzichtete. Ich traf sie in ihrer Wohnung. Ach, schauen Sie sich das an. Ein etwas zu dick geratener Umschlag, der einen penetranten Gestank verbreitet. Ein verdorbener Fisch. Und wieder die Karte Frohe Weihnachten. Er lag in meinem Briefkasten. Unternehmen Sie endlich etwas. Patrick Nussbaumer ist unauffindbar. Ich habe mich umgehört. Ein Gärtner, der da drüben Hecken schneidet, sagte mir, dass er am Morgen eine Frau gesehen hat, die etwas in einen Briefkasten warf. Eine Frau, Maloney. Kann er die Frau beschreiben? Ziemlich groß, dunkelhaarig, mit Brille. Das ist so ziemlich das Gegenteil der kleinen, blonden Frau Banz mit Hund. Vielleicht hat sich der Mann getäuscht. Oder Sie haben sich wegen einer Wette auf eine Person festgelegt. Es muss ein Ende haben. Ja, Sie sollten den Fisch entsorgen, ehe Ihre Wohnung saniert werden muss. Ich habe Fotos gemacht. Alles ist dokumentiert. Ja. Jetzt ist es an Ihnen, die Frau zu überführen. Ja. Vielleicht ist es die Schwester von Frau Banz oder eine Freundin. Es kann doch nicht so schwer sein, das herauszufinden. Ich fuhr zurück in mein Büro und trank 2 Tassen Kaffee und betrachtete eingehend die Flasche Schnaps, die ich für Nussbaumer gekauft hatte. Ich wurde durch ein Klingeln aus meinen Gedanken gerissen. Frau Nussbaumer wollte mich unbedingt sprechen. Ich habe einen Anruf von der Polizei erhalten. Haben Sie Patrick gefunden? Er ist verhaftet worden. Was wirft man ihm vor? Er soll einen Mann erschlagen haben. Das hört sich nicht gut an. So etwas würde er nie tun. Auch nicht, wenn er betrunken ist. Er ist nie gewalttätig geworden. Was soll ich tun? Besorgen Sie ihm einen guten Anwalt. Kann ich nicht mit ihm sprechen? Wenn er in Untersuchungshaft steckt, dauert es eine Weile. Hat man Ihnen gesagt, was genau vorgefallen ist? Nein, nur, dass ein dringender Tatverdacht vorliegt. Wer ist das Opfer? Ich habe keine Ahnung. Hm. Es kam auch nichts in den Nachrichten. Das ist alles sehr seltsam. Ja. Tragen Sie eigentlich ab und zu eine Brille? Nur beim Autofahren. Sie wurden heute gesehen. Was? Wie meinen Sie das? Sie sollten damit aufhören. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Stinkende Fische und andere Weihnachtsgeschenke. Oh. Noch wissen die Leute nicht, dass Sie es getan haben. Aber Sie wissen es. Ich werde niemandem etwas verraten. Haben Sie es für Patrick getan? Ihm wurde die Wohnung kurz vor Weihnachten gekündigt. Das hat ihn damals sehr mitgenommen. Die Leute haben Videos gedreht und unzählige Fotos geschossen. Die wollten ihn loswerden. Was sind das für Leute? Patrick war manchmal laut und er hat gesungen, wenn er betrunken war. Aber das ist doch kein Grund, so ein Theater zu machen. Ich werde dafür bezahlt, Sie zu überführen. Mich? Ja. Sie arbeiten für diese Idioten? Man kann sich seine Auftraggeber nicht immer aussuchen. Und was machen Sie jetzt? Ich könnte den Auftrag hinschmeißen. Das würde mich eine Menge Geld kosten. Wie viel? Ich nannte ihr die Summe. Sie verzog ihren Mund und fluchte leise. Es verging eine gute Minute, ehe sie zerknirscht einwilligte, meine neue Klientin zu werden. Ich rief umgehend Frau Kratiger an und erklärte ihr, dass ich mich außerstand fühlte, weiter für sie zu arbeiten. Ehe sie mich zur Hölle wünschen konnte, unterbrach ich den Anruf. Frohen Mutes machte ich mich auf den Weg zu meinem Kollegen, der mich in ein Kaufhaus lotste. Es war eine Menge los, weil unzählige Leute noch irgendeinen Unsinn als Weihnachtsgeschenk kaufen wollten. Das ist der Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was ich hier kaufen soll. Ist es für Ihre Mutter oder die Freundin? Meine Klientin. Das ist keine gute Idee. Man sollte eine gewisse Distanz wahren. Das sagen ausgerechnet Sie. Kaufen Sie etwas Neutrales, zum Beispiel einen Kugelschreiber. Wer benötigt heute noch einen Kugelschreiber? Die Frau ist eine Ästhetin. Das Geschenk muss etwas hergeben. Da drüben hat es Schals aus Kaschmir. Die sind sauteuer. Ist Ihnen Ihre Klientin nicht so viel wert? Man kann alles übertreiben, Malone. Sie könnten ihr etwas Billiges kaufen und mir dafür 100 Franken schenken. Weshalb sollte ich das tun? Weil ich Neuigkeiten habe. Die habe ich auch. Dann sollten wir uns austauschen. Sie zuerst. Patrick Nussbaumer ist wieder aufgetaucht. Dafür ist sein bester Kumpel abgetaucht. Wer ist sein bester Kumpel? Sie sind an der Reihe. Patrick Nussbaumer steckt in Untersuchungshaft. Sein Kumpel hat es schlimmer erwischt. Er ist tot. Das passt leider gut zusammen. Was meinen Sie damit? Nussbaumer sitzt wegen Mordverdacht. Er soll seinen Kumpel getötet haben? Das ist schräg. Er hat ihm noch kürzlich seinen Wintermantel geschenkt. Dafür habe ich eine Zeugin. Wo lebte dieser Kumpel? Auf der Straße. Nussbaumer lebte übrigens auch einen Monat auf der Straße, nachdem er aus der alten Wohnung raus musste. Da haben sie sich kennengelernt. Und jetzt ist der tot und der andere verdächtig. Wir müssen Nussbaumer da rausholen, sonst krieg ich Ärger mit meiner Klientin. Sie sollten ihr nichts als ein Lächeln schenken. Die Frau ist über 70. Und sie vergibt Darlehen an jüngere Männer? Nussbaumer hat sie um den Finger gewickelt und ihr vorgeschwärmt, dass er das Geld so gut anlegen kann, dass sie mindestens 15% Zins erhält. Die Gier nimmt auch im Alter nicht ab. Ich hoffe, dass noch etwas von dem Geld da ist. Darf ich raten? Sie kriegen 10% als Honorar. Ja, etwas mehr. Ein miserabler Deal. Ich sehe das als Investition in die Zukunft. Die Frau hat Kontakte und Kontakte sind potenzielle neue Klienten. Ich schau da hinten nach. Das ist so Designer-Kleinkram. Er zeigte nach links und ich ging nach rechts. Dort erwischte ich nur eine Rolltreppe, die nach oben fuhr. Oben angekommen, suchte ich nach dem Lift, fand aber nur das Treppenhaus. Schließlich landete ich in der Tiefgarage. Als ich endlich wieder im Freien war, rief ich meine neue Klientin an und fragte sie nach dem Anwalt, den sie für Patrick Nussbaumer engagiert hatte. Eine Stunde später saß ich in seiner Kanzlei. Nussbaumer, na? Doch, das ist diese Schmuddelsache mit den Pornos. Ist es nicht. Ich hab viel um die Ohren, aber doch, jetzt erinnere ich mich, das ist der Typ, Verkehrsdelikte. Nein, ist es nicht. Machen Sie es nicht so spannend. Sie haben mit dem Mann vor kurzem gesprochen. Ich habe heute mit 4 Klienten gesprochen, aber ja, doch, Nussbaumer, ja genau. Hier, Urkundenfälschung. Ist es nicht. Jetzt haben Sie 3 durch, da bleibt nur noch einer. Ach so, der. Ja. Das Mandat habe ich abgewiesen. Mit Mord. würde ich nichts zu tun haben. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, klar. Er sagt natürlich, dass er unschuldig ist, aber das sagen alle. Er behauptet sogar, dass man eigentlich ihn töten wollte, weil der andere seinen Mantel trug. Also das ist alles ziemlich wirr. Nein, nein, so etwas mache ich nicht. Da gibt es genug andere, die sich für nichts zu schade sind. Hat Nussbaum einen anderen Anwalt gekriegt? Ach, es gibt Kollegen, die stehen Schlange, wenn es um Gewaltdelikte geht. Ja, weil das im Regionalfernsehen kommt, da sieht man dann immer, wie der Anwalt lächelnd die Treppe zum Gericht hochgeht. Aber nein, so etwas brauche ich wirklich nicht. Er schnappte sich eine Akte und begann darin zu blättern. Ich ging wortlos und rief meine Klientin an. Sie war kurz davor, Feierabend zu machen, und wir verabredeten uns in einer Bar, in der die meisten Leute flüssiges Gemüse tranken. Ich verstehe das nicht. Weshalb behauptet er so etwas? Er glaubt, dass eine Verwechslung vorlag und nicht sein Kumpel, sondern er sterben sollte. Aber wer sollte so etwas tun? Haben Sie Ihrem neuen Freund angedeutet, dass Sie vielleicht wieder zu Ihrem Mann zurückkehren? Rico? Der ist doch kein Mörder. Liebe und Eifersucht haben schon einigen Schaden angerichtet. Wir sind verabredet. Ich soll in einer Stunde zu ihm kommen. Das werden Sie schön lassen. Dafür wird Meloni vorbeischauen. Das ist alles so verwirrend. Ich glaube, ich muss jetzt etwas Richtiges trinken. Möchten Sie auch einen? Sie zeigte auf die Getränkekarte mit den härteren Sachen. Ich schüttelte den Kopf, auch wenn ich gut ein Glas vertragen hätte. Stattdessen rief ich meinen Kollegen an, denn ich benötigte einen Zeugen, oder besser, jemand, der so tat, als hätte er etwas gesehen. Herr Schwärzmann öffnete lächelnd die Tür. Als er uns erblickte, erstarb sein Lächeln. Wir traten ein, während sich sein Mund wortlos öffnete und wieder schloss. Das ist der Mann. Aber wovon reden Sie? Ganz eindeutig. Ich habe gesehen, wie er weggerannt ist. Das ist unsinnig. Renne nie. Ich habe ein kaputtes Knie. Genau. Er ist weggehumpelt. Ich habe ihn gesehen. Ich humple nicht. Ich gehe lediglich langsam. Genau so war es. Er ist langsam weggegangen. Ah, das ist eine Farce. Was soll das? Frau Nussbaumer suchte wieder Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann. Das hat ihn nicht in den Kram gepasst. Was sollte Sandra mit diesem Alk? Sie sehen ja, wie solche Leute enden. Wie enden sie denn? War etwas in den Nachrichten oder online, das ich übersehen oder überhört habe? Es gab doch ein Tötungsdelikt. An einem Obdachlosen. Man muss ja nur eins und eins zusammenzählen. Sandra hat mir gesagt, dass ihr Ex unauffindbar ist. Sie haben den Falschen getötet. Ich habe es gesehen. Sie haben sich von hinten herangehumpelt und sind dann langsam weggerannt. Dieser Mann ist nicht ganz bei Trost. Ist er auch ein Obdachloser? Ich bin der beste Zeuge, den es je gab. Ich habe alles gesehen. So ist es doch, Meloni. Er übertreibt gerne und oft. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Er hat seinen Wintermantel an seinen Kumpel verschenkt. Haben Sie ihn deshalb verwechselt? Was? Verwechselt? Wovon reden Patrick Sie? Patrick Nussbaumer lebt. Was? Und ja. Wie er lebt. So gut hat er noch nie gelebt. Was war mit diesem Mantel? Er hat ihn verschenkt? Das hat ihm das Leben und seinen Kumpel getötet. Das muss ich zuerst verarbeiten. Ich kann alles bezeugen. Denken Sie daran. Was soll ich jetzt tun? Sie werden sich der Polizei stellen. Aber dann komme ich vor Gericht und ins Gefängnis. Das will ich nicht. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Wenn ich in der Stadt bin, bleibt kein Mord ungesühnt. Der Mann ist verrückt. Das ist kein Zeuge. Sie wollen mich hereinlegen. Ich nehme alles zurück. Ich würde kein Wort mehr sagen. Nur wer spricht, wird überführt. Das habe ich irgendwo gelesen. Wenn die Polizei einen Verdächtigen hat, wird sie diesen auch überführen. Mit Kriminaltechnik. Genau. Wahrscheinlich haben Sie, als Sie rasend schnell davongehumpelt sind, Ihre DNA verloren. Ich humple nicht. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis er einsah, dass er keine Wahl hatte. Der Ex-Mann meiner Klientin wurde noch am selben Abend aus der Untersuchungshaft entlassen. Von dem Geld, das er sich ausgeliehen hatte, war nicht mehr viel übrig. Mein Kollege erhielt als Honorar 245 Franken. Ich wünschte ihm frohe Weihnachten und freute mich auf den Pflaumenschnaps in meinem Büro. So geht das. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Frohe Weihnachten.